Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Gott segne dieses Wort. Fokussiert. In diesem Bibelvers hier lernen wir mehr, was es bedeutet, fokussiert zu sein. Genauer gesagt, auf Jesus Christus zu fokussieren. Und Paulus schreibt hier an die Römer, ermahnt eben und hilft ihnen eben zu verstehen, dass sie sich abwenden von der Lehre, von ihrem alten Wesen, ihrer alten Sündhaftigkeit. Und dass sie neu geboren sind in Jesus Christus. Und lest mal durch im Römerbrief hier, Kapitel 13, Vers 8 bis 14. Und das hilft uns dann zu verstehen, dass wir uns eben abwenden mit Christus Hilfe von der Sünde als reuige Sünder. Ja? Und Christus hilft uns dann dieses neue Leben, ja, das wir haben, wahrzunehmen. Und auch auszuleben in unserer persönlichen Beziehung mit Christus. Also das ist, wenn es dann auch heißt hier, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gott segne dieses Wort. Dann ist das eben unser Blickpunkt. Wir sind fokussiert auf Christus, auf das Kreuz Christus. Ja, ich lese es nochmal vor. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Und das ist eben nicht so einfach, denn wir sind ja zeitlebens, wir sind erzogen worden, alles immer selbstbestimmt zu sein und Leute, die strebsam sind und erfolgreich sind und dass da irgendwie ein Wert bestimmt ist, dass nur wenn man erfolgreich ist, hat man irgendwie einen Wert oder so, und das ist falsch. Wir haben gleichsam, alle Menschen haben einen Wert. Egal, ob wir gesund sind oder krank, reich oder arm, Mann oder Frau, wir haben vor Christus alle denselben Wert. Und dafür ist er für uns am Kreuz gestorben. Und das macht uns Mut, hier eben zu verstehen, dass wir die Freiheit, die wir dann in Christus haben, in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder, dass wir die nicht, dass wir das nicht ausnutzen und dann sagen, oh ja, wir können jetzt zeitlebens weiter sündigen. Nein, sondern wir lassen Christus in unseren Herzen schalten und walten in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, gehen tatsächlich tagtäglich in Gottes Wort und er leitet es und er wirkt in unseren Herzen und hilft uns zu verstehen, was denn nun sein persönlicher Plan und Zeitrahmen für uns ist, für alle Menschen. Und das ist nun, ja, manche Menschen kommen zeitlebens an einem bestimmten Zeitpunkt zu Christus, andere später, andere früher. Darauf kommt es nicht an. Das Wichtigste ist, dass wir zu Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und das ist das, worum es Paulus hier geht, was er hier uns schreibt. Und das ist unser Gebet für heute, dass wir auf Christus fokussiert sind und bleiben. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du uns hilfst, mit deinem Wort, mit der Bibel fokussiert zu sein, dir ausgerichtet zu sein und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir danken dir für all das, was du tust in unserem Leben, in unserem Dasein und vor allem für den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht und uns tagtäglich leitet und auf deinen rechten Weg leitet. Und dafür sind wir dankbar. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.